Hola, hola, hallo, ¿qué tal? Wie geht es euch? Hier ist Mercedes Herrada. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mixtape, die Nummer 63. Wie immer hört ihr Mixtape hier jeden vierten Samstag auf OS Radio 104,8 und weltweit über osradio.de. Diese und alle vergangenen Sendungen und auch meine wöchentliche spanische Ausgabe findet ihr immer auf mixtaperadio.online. Wir starten ganz schnell heute mit einer absoluten Kultband, Mano Negra. Hier ist einer ihrer ersten großen Hits von 1989, King Kong 5. Das ist ein wilder Mix aus Funk, Rock und Politik. Er steht auf für den Kampf gegen das Chaos der modernen Welt. Ein Klassiker, der diese Zeit perfekt einfängt. Now listen to the beat, a beat of the song, song, a buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head like a bomb dong. Twins are checking through the broken like one big flow, but don't about the soul while having cloud. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a put-ass fever. Beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, song, a buzzing in my head. Tweets and trust to do the boogie line. Tweets and trust to do the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb dome. We're standing alive, oh, with a King Kong Fire. Through the King Kong Drive on the Cabernet Boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on earth, the coconut tree. Song, song, buzzing in my head, I'm head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Twins and turn to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a good ass feel. To the beat of a song, song, buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, song, you're buzzing in my head like a bomb dong. A beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a plane like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Es geht jetzt nach Sevilla. Wir hören Reincidentes mit Hartos de Aguantar, eine Hymne aus ihrem Album Sol y Rabia von 1993. In der Live-Version Aucan Haciendo Hablar al Silencio, die 2015 veröffentlicht und in Buenos Aires aufgenommen wurde, anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums. Eine Version, das wird ihr auf jeden Fall erkennen. Von schönen Gruß, auf Wiedersehen von den Toten Hosen. Del culebrón, porque habrá tantos chavales que necesitan su ración, porque habrá tanto dinero metido en el rock and roll, porque habrá tanto madero y tan cabrón, porque hay tantos africanos que se ahogan en el mar, porque habrá tanto trabajo de guardia de seguridad, porque siempre al millonario lo defiende el militar. Porque habrá tanto cacique en mi ciudad. Y allá en las calles, de aquí para allá, todo el porrillao buscando un pan, dulce refugio para llegar con los colegas. no sabe dónde está. Porque habrá cotos de caza y tanto niño sin escalar. Porque los que menos tienen son los que más tienen que dar. Porque apenas hay ballenas en el mar. Y allá en las calles, de aquí para allá, todo el corillao buscando un bar, dulce refugio para llegar con los colegas a brindar, sin olvidar que estamos hartos de aguantar. ¡Salud, Buenos Aires! ¡Salud, Argentina! ¡Hasta siempre! Thank you. Funk, Legenden aus Barcelona sind zurück. Das waren die Pilseners mit dem Titelsong ihren neuen EP, in Katalanisch Del Cel, Fins al Infern, auf Deutsch vom Himmel in die Hölle. Der Song ist eine Hymne auf 35 Jahre Drax 91, das ist die treue und rebellische Fangruppe im Palau Blaugrana, die die Farben des FC Barcelona leidenschaftlich verteilt. Weiter geht's mit einer interessanten Zusammenarbeit. Maldito Matas zusammen mit Radio Crimen aus Bilbao. Wir hören Vuelvo. Und direkt danach ein absoluter Klassiker für euch: die Ramones mit Howling at the Moon. Harto de todo, me vuelvo a casa. Cambio los días por eternas madrugadas. Donde poder olvidar que te fuiste de aquí antes de tiempo. Fue largo el viaje, no pasa nada. Hoy volveremos a brindar si no hay mañana. Vivamos cada minuto con velocidad. Es el momento. Ando perdido, busco algún hermano que me envenene, que me invite a un trago. Vuelvo a las calles del infierno. Por fin volver a vernos, dispuesto a naufragar. Noches de puro sentimiento. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mind aus Australien. Sie melden sich zurück mit einer neuen Besetzung und der Single Trauma. Wir bleiben rockig und gehen wieder mal ins Baskenland nach Legazpi. Die Band John Dylan, The Coconuts, feiert 10 Jahre Bandgeschichte und ihr neues Album heißt It's Own und daraus hören wir jetzt White Globes. Drive, helmet down, fool. Band, Freunde von Mixtape, Black Bomber aus El Bierzo in Castilla y León im Nordwesten Spaniens. Das war der Titelsong ihres dritten Albums, Heading to Hell, das am 15. Dezember erscheint. Wir bleiben im Norden von Spanien, in Vizcaya. Hier sind Stolen Soul via Demons Records. Hören wir ihren Song Below aus dem Album Seek Revenge. Follow me, follow me, with stolen souls. Go! Yeah. dieses Lied, das waren die Power Metaller Bloodbound mit As Empires Fall. Ihr neues Konzeptalbum Field of Swords spielt im Jahr 1066 nach der Wikingerzeit. Der Song erzählt vom Beginn der Kreuzzüge und dem Untergang von Imperien. Jetzt wird es klassisch. Jetzt geht's Richtung Hard Rock. Lynch Mob veröffentlichen ihr letztes Album Dancing with the Devil. Der Gitarrist George Lynch widmet den nächsten Song seinen Idolen von Judas Priest. Hier hören wir Saints and Sinners. Sinners, riding on the wall, while we're running. Das war Death und Thrash Metal aus Griechenland. Cremate mit Ready to Fight. Die Band wurde 1991 von Schulfreunden gegründet. Ihr Sound inspiriert von Legenden wie Creator und Sodom. Das ist Mixtape im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Finnische Melodik, Death Metal Band Bloody Moon via Inverse Records mit dem Song Rage Metal von ihrem zweiten Album Lost and Now. So, liebe Freunde von Mixtape, die erste Stunde der Sendung ist fast vorbei, fast. Danke fürs Zuhören, aber bitte dranbleiben. Nach den Nachrichten von OS Radio bin ich mit der zweiten Stunde zurück. Wir verabschieden uns dann in die Pause mit einem Klassiker Deep Purple und Knocking at Your Back Door. Bis gleich! Hola, ¿qué tal? Hier ist wieder Mercedes Herrada. Willkommen zur zweiten Stunde von Mixtape Nummer 63. Es wird in dieser zweiten Stunde auch weihnachtlich. Ich habe 4 Songs dabei, um uns richtig in die Stimmung zu bringen. Dazu gibt es ein paar Top-Lieder aus 2025. Natürlich ohne den Fokus auf aktuelle Neuheiten und Klassiker zu verlieren. Aber jetzt machen wir direkt weiter mit Punk aus Baskenland. Das sind Radio Crimen mit Mikaos Mental. Bestimmt erkennt ihr, von wem das Original ist. Las sombras gritan mi nombre. Yo, todas when the others clearly wrote them to be metaphoric. But people will believe anything if it's written, especially in stone or ancient scroll. December 25th has been blacklisted since Dawkins found the proof Jesus never existed. It was the last thing anyone ever expected. Xmas has been X, no colored lights, no shopping sprees, no more presents under dead trees. Saint Nick is dead, but we don't grieve. We celebrate the last Christmas Eve. Jesuits are slowly turning Dianetic. Protestants increasingly become agnostic. Pentecostal churches are hanging pentagrams. Priests and nuns are molesting each other. Methodists and Baptists are claiming Buddhists. Evangelicals surprisingly are nudist. But mostly everyone is trying to become Jew, cause these things can't come too. No more egg hunts, no Sunday mass. Fridays are fair, Wednesdays don't ash. They canceled Lent and slowed down fast. Enjoy Christmas, cause it's your last. No shopping sprees, don't worry, son. No more presents, we don't need Christ. Under dead trees, we got a knife. Saint Nick is dead, we got Mitzvah. But we don't grieve, no, cancel. We celebrate our Hanukkah, the last Christmas Eve. So kommen wir mit No Effects ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Weiter geht's mit einem kleinen Musikblock. Den Anfang machen die vier Katalanen aus Tarragona, Krim. Sie haben ihr neues Album, Futur Medieval, für öffentlich auf Deutsch, Mittelalterliche Zukunft. Und danach gibt es Chaotico mit O Caroline und Bad Religion mit einem der Lieblingsklassiker bei Mixtape in diesem Jahr. Und ja, no hay que dorres. Ja, vull encerveix en atrossos a tu, la carn en el seu punt més cru. Canvis de postura mentre caminem, que ens agafi per sorpresa el drama. Lluny ja veuràs com s'acosta el futur. reflejo de gusano es un cristal que rasga la piel. Oh, Caroline, siempre llego a donde van mis pies, sin pensar si estoy mal o bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. That's okay, honey, 'cause the So whatever you say, it's all fine by me. And who the fuck anyway wants a Christmas tree? Cause the snow keeps on falling, even though we were bad. It'll cover the field. We should both just be glad. And smell this Christmas together. Das waren The Hives und Cyndi Lauper mit Christmas Duel. Weiter geht's mit Denko Jones. Die Band hat ihr Album Leo Rising veröffentlicht. Wir hören Diamond in the Rough. Der Song ist ein absoluter Hommage an Kiss mit Unterstützung der Extraklasse von Marty Friedman. Das Video dazu ist übrigens eine Parodie auf den 70er-Jahre-Film Kiss mit der Phantom of the Park. Und ein witziges Detail, obwohl der Song von Denko Jones ist, sieht man im Video die Tribute-Band Wicked Kisser beim Playback und danach No Presents for Christmas von King Diamond. What's right? Just know what's tight. I can't fake it. I'm on fire tonight. Let's do this dance. It's what you want. I'll play your game, cause I like to flaunt. Well, if you feel me, let it be known. Don't make a pass, then leave me alone. Am I your diamond in the rough? I think I got the right stuff for me to to me. You don't play games like hide and seek. I like your vibe and you feel right when you touch me. Ooh, that's what I like. Don't care about love, neither do you. Let's up the stakes before we're through. If you need me, well tell me now. Don't say you do and then say you're leaving town. Am I your diamond in the rough? Baby, baby, leave me alone. Das war Faceless von der belgisch-niederländischen Band No Kings Aloft. Für mich persönlich eine der stärksten Songs, die dieses Jahr bei Mixtape liefen. Wir machen direkt weiter mit einem weiteren Highlight des Jahres. Maschine Head mit Bone Scraper. Und danach geht's nach Granada, Spanien. Seit 1996 geben sie dort Vollgas. Hier sind nach Maschine Head Azrael mit dem Eröffnungssong ihres neuen Albums Aquella Red. Der Song heißt Mientras mi cuerpo aguante, auf Deutsch, solange mein Körper durchhält. No, this house of gold is crumbling. Bones, we scrape our bones and numbers. Love is just a lyric. Love is just a lyric. Won't get you nowhere. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. Your tongue a knife pointing every mistake. Angels and devils cry tears across a bridge of sighs. These demons, addictions, chaos rips home. Is burning in the wake of madness. You left me yearning with the taste of sadness. Bury me down in a bed of clover. To see me breathe, this is done, it's over. The ghosts that you become, shadows of a love undone. These demons, addictions, chaos rips home. Das ist Mixtape, deine Sendung für Punk, Rock und Metal. Neuerscheinungen, starke Klassiker und Highlights aus Spanien und der ganzen Welt. Jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Alle Infos, Playlists und ältere Folgen gibt's auf mixtaperadio.online. Warten wir auf das neue Megadeth-Album. Das war erstmal die zweite Single, I Don't Care. Weiter geht's mit Fimbulwinter aus Schweden. Das sind ehemalige Gründungsmitglieder von Amon Amarth. Sie bringen den Oldschool-Death-Metal der 90er zurück. Ihre Debut-EP ist jetzt draußen und wir hören daraus den Titelsong. Hier sind Fimbulwinter mit What Once Was. Yeah. Remember You von Skid Row. Es ist kurz vor 10 und wir sind am Ende von Mixtape Nummer 63. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Zur Erinnerung, Infos und Playlists und die Sendungen zum Nachhören findet ihr wie immer auf mixtaperadio.online. Zum Abschluss All I Want for Christmas is You mit Bowling for Sob. Einen schönen Abend, schöne Feiertage, eine dicke Umarmung von Mercedes Arada. Mach's gut und bis zum nächsten Mixtape. Oh, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing.